Philosophie to go mit Jona und Michael Drewes. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Philosophie to go. Hallo Micha. Guten Tag Jona. Wie geht's? Mir geht's ganz gut. Ja. Ja. Stürmisches Wetter draußen, ist so richtig Podcast-Wetter bei mir gerade zumindest. In Leipzig? Ja, so kalt, regnerisch, was ich aber eigentlich ganz gerne mag, weil hat man auch eine Ausrede, drin zu bleiben. Das stimmt. Das ist immer ganz gut. Du bist jetzt auch offizieller Philosophie-Experte, weil du hast jetzt auch deinen Bachelor tatsächlich in der Tasche, so richtig offiziell. Bin jetzt Philosoph. Ja. Also, klingt irgendwie komisch, so, aber ich bin ausgebildeter Philosoph tatsächlich, ja. Und wie fühlt sich das an? Fantastisch. Ja. Aber jeder kann ja Philosoph sein, ne? Also, ja, ist ja kein geschützter Begriff, ist ja wie so ein Journalist. Ist kein geschützter Begriff. Aber ey, ich habe in Philosophie meinen Bachelor gemacht. Und habe meine Bachelorarbeit über Erziehung geschrieben. Vielleicht wird das ja irgendwann hier auch nochmal Thema. Ich hoffe es. Also, weil das ist halt auch ein super interessantes Thema. Und wenn du da dann nochmal noch größerer Experte bist als in den anderen Themen, dann umso besser. Wie zum Beispiel das Thema, um welches es heute gehen soll, nämlich, ich weiß gar nicht, sag du mal. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht ganz genau, ich weiß es nur so ungefähr. Also ich habe überlegt, und da hätte ich auch Lust zu, dass wir uns heute mit Kant beschäftigen. Ja. Und also da so ein einfach bisschen, so ein Rundumschlag, meintest du, ne? Genau, so ein Abriss von so den zwei, drei großen Ideen, die er irgendwie hat und die man auch irgendwie wissen sollte und die ja einfach interessant sind. Und, okay. Ja, klingt gut. Ich bin nicht so der Kant-Experte tatsächlich. Ja, ich kann so ein paar Stichwörter nennen irgendwie, aber wirklich Ahnung habe ich nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Folge. Also, ich bin auch kein Kant-Experte. Und habe auch keinen Anspruch hier auf absolute Vollständigkeit. Aber ich probiere mal so ein bisschen ein paar Sachen dir und den Zuhörern näher zu bringen. Ja. Immanuel Kant ist in Königsberg geboren und hat von 1724 bis 1804 gelebt. Sind knapp 80 Jahre, oder? Ja, ungefähr. Ich glaube schon. Sind ein paar Jahre. Und ist, glaube ich, auch in Königsberg verstorben, bin mir da aber nicht ganz sicher, kann auch Weimar sein, ist an Demenz erkrankt in seinem hohen Alter und ist dann verstorben, ja. Okay. Was für ein Denker ja, das für ist ihn sehr hart sein muss. Also das, ja. Und der hat, hat als Hauslehrer gearbeitet und hat sich dann, ich glaube, angefangen hat er als Naturwissenschaftler und hat dann sich mit der Philosophie beschäftigt und ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Philosophen, aber auch der ganzen westlichen Philosophie, bis hin auch zur asiatischen. Also Kant ist immer gerne gesehen und auf ihn bauen sehr, sehr, sehr, sehr viele Theorien auf. Ja, also den Namen kennt man. So. Den Namen kennt also man. Also kennt jeder eigentlich. Jeder hat das. Immanuel Kant. Gehört. Hat man schon mal irgendwie gehört. Und er war so wie so ein kleines Arbeitstier und er hat drei große Kritiken geschrieben. Und zwar einmal die Kritik der reinen Vernunft, okay. Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft. Er hat ganz viel geschrieben, er hat auch zum Weltfrieden geschrieben, zum Weltfrieden geschrieben, wie so eine Welt geordnet werden sollte als Republik. Er hat auch zur Erziehung geschrieben, er hat zu jeglichen Themen geschrieben, Rechtsphilosophie ganz viel, aber das sind so die drei Hauptwerke, die auch heute so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, besonders die ersten beiden genannten. Kritik der reinen Vernunft und Kritik der praktischen Vernunft. Okay. Ja. Hast du davon schon mal was gelesen? Oder kennst du irgendwelche Hast du schon mal reingelunzt? Haben wir das Hörbuch da reingehört? Nee, tatsächlich nicht. Also klar, von gehört, von Kritik der reinen Vernunft. Ja. Öfters kriegt man auch irgendwie, weil ich habe das auch mal in irgendeinem Theaterstück, ging es auch mal um dieses Buch. Aber ich, ja, nur vom Namen. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da drin ist und ob er da die reine Vernunft kritisiert oder was der Titel überhaupt bedeuten soll. Mhm. Ja, aber den Titel habe ich eine Vorlesung mal gehabt. Da haben wir uns nur mit dem Titel beschäftigt, 2,5 Stunden. ja. Kann man machen, würde ich heute aber nicht damit anfangen wollen. Okay. Also ist auch super spannend, aber ja, ich glaube, es sind andere Themen erstmal zentraler, um erstmal Kant überhaupt zu verstehen, was er irgendwie wollte. Weil ja. Kant, der hat vorweg noch einmal gesagt, oder zwei Sachen vorweg gesagt, der hat 4 Fragen an die Philosophie nochmal neu formuliert oder reformuliert. Ja. Weißt du, welche das waren? Die könntest du sogar wissen. Ja, W-Fragen, auf jeden Fall. W-Fragen, ja. Wer bin ich? Sag erstmal zu Ende, ich sag dann, welche falsch oder richtig war. Ich glaube, ich sag jetzt einfach mal, wer bin ich? Was ist die Welt? Ach, verdammt, hier, der Richard David Precht, der schreibt doch gerade Bücher darüber, über genau diese Fragen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, du musst es auflösen, weil ich weiß nur noch, dass es 4 W-Fragen sind, bevor die Zuhörer sich jetzt falschen Quatsch merken. Ja, also die erste Frage ist einmal, was kann ich wissen? Ja. Dann, was soll ich tun? Was ist der Mensch? Und was darf ich hoffen? Und okay. Nach den Fragen hat er auch die Philosophie sortiert. Was kann ich wissen, ist theoretische Philosophie, Erkenntnistheorie, Folge 1. Mhm. Oder auch Folge 2. Dann die zweite Frage, was kann ich hoffen, was soll ich tun, ist Moralphilosophie, Ethik. Was kann ich hoffen, ist Fragen der Metaphysik. Haben wir noch nicht den Begriff, aber der Metaphysik und des Glaubens. Ja. Und was ist der Mensch, ist Anthropologie, philosophische Anthropologie. Aber das sind so die 4 großen Fragen an Anthropologie heißt? Ja, die Lehre des Menschen oder der Menschenkunde. Da geht es darum, vielleicht auch, wer ich bin, wer du bist, was den Menschen ausmacht, Menschenbilder etc. Ja. Also, ja, dann fasst ja die letzte Frage im Prinzip, die anderen Fragen fasst schon ein bisschen zusammen, oder nicht? Weil, was kann ich wissen, ist ja auch Teil des Menschen. Also, es geht ja alles um den Mensch bei diesen Fragen. Das geht auch. No. Ja, es geht bei jeder der 4 Fragen um den Menschen. Ja. Ich muss mal eben meine Jacke ausziehen. Ich kriege auch irgendwie gerade schlecht Luft, muss ich sagen. Mach das. Aber vielleicht kriegst du auch an Kant. Genau, aber ja, es dreht sich alles um den Menschen. Der Mensch ist Mittelpunkt. Aber was kann ich wissen und was soll ich tun oder was kann ich hoffen, sind schon unterschiedliche Fragen. Ja. Okay. Und vielleicht auch noch jetzt zur zweiten Punkt, den ich noch vorwegnehmen wollte, ist einmal, um Kant nochmal historisch so ein bisschen einzuordnen. Ohne jetzt die Philosophen genauer zu erklären, ich habe die an 1, 2 Stellen zuvor, ich glaube Podcast 1, erwähnt. Aber Kant hat selber von sich aus gesagt, dass Hume, David Hume, Empirist, ihn aus seinem dogmatischen Schlummer gerissen hat. Und Jean-Jacques Rousseau, das ist der Vertragstheorie geschrieben hat oder über Erziehung, lehrte ihn zu zweifeln an der Vernunft. Also das ist vielleicht auch so die großen Denker, an denen sich Kant zum Teil orientiert hat. Jetzt hast du Vernunft gesagt. Jetzt habe ich Vernunft gesagt. Weil du hattest vor dem Podcast, hast du noch gemeint, das große V-Wort, das versuche ich zu vermeiden, aber jetzt hast du es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt, ja. Okay, Mist. Aber im Zusammenhang mit Rousseau, nicht mit Kant. Ja, trotzdem. Ja, okay, jetzt hast du mich auflaufen lassen. Er hat die Kritik der reinen Vernunft 1781 geschrieben und hat sie 1787 nochmal verfasst, weil sie keiner verstanden hat und alle doof fanden. Und er hat dann quasi wie so ein Einführungsbuch in die Kritik der reinen Vernunft geschrieben. Eine zweite Auflage, die einfacher ist und das nochmal runterbricht. Okay, das klingt erstmal sympathisch. Ja, also er ist auf jeden Fall sehr systematisch. Deutsche Philosophie ist sowieso sehr systematisch immer orientiert beim Schreiben. Und er stellt sich dann in der Kritik der reinen Vernunft die Frage, sind synthetische Urteile a priori möglich? Oder besser gesagt, wie sind synthetische Urteile oder sind synthetische Urteile a priori möglich? Okay. Jetzt gilt es, Worte zu klären. Klingt vielleicht erstmal kompliziert. Ja. Synthetisch hatten wir schon mal einen Podcast über Erkenntnistheorie, Jona. Oh. Das ist jetzt wie der Lehrer, der einfach ungefragt den Schüler dran nimmt, obwohl er sich gar nicht gemeldet hat. Es wird unterschieden zwischen synthetischen Sätzen und analytischen Sätzen. Erinnerst du dich? Nee, ehrlich gesagt nicht. Klär mich auf. Der Kreis? Auch nicht? Okay. Nee. Also ein analytischer Satz ist tautologisch. Das heißt, in der Antwort steckt schon, oder in der Frage steckt quasi schon die Antwort. Also ein Kreis ist rund, da steckt im Kreis schon, dass er rund ist. Das ist keine neue Erfahrung, keine Erkenntnis über die Welt. Genau, weil das, man könnte auch einfach sagen, es ist ein Kreis. Und man muss nicht sagen, der Kreis ist rund, weil Kreis beinhaltet schon, dass es rund ist. Genau, also es ist keine neue Erkenntnis über die Welt. Das ist das Zentrale. Es steckt einfach schon in dem Satz drinne, was es ist, wie du es gerade gesagt hast. Das ist analytisch. Genau, und synthetisch wäre, zumindest nach Kant, das könnte man jetzt sogar schon wieder diskutieren, aber ich nehme das Beispiel trotzdem, 7 plus 5 ist 12. Da sagt er, weder in der 7 noch in der 5 steckt die 12. Aber 7 und 5 ergeben 12, also es ist eine neue Qualität, es ist eine neue Erkenntnis, die wir dadurch gewonnen haben. Okay. Aber synthetische Sätze sind auch so etwas wie Wahrnehmungen in der Welt. Ich sehe irgendwie die Schwerkraft zum Beispiel. So, das kann ich vielleicht nicht als analytischen Satz betrachten, sondern als synthetischen Satz oder wie ein Uhrwerk funktioniert oder so. Ja. Okay, also synthetische Urteile sind also Urteile über die Welt. Synthetisch, weil zusammengesetzt. Ich glaube, das ist die genaue Übersetzung. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und a priori, hast du das schon mal gehört? Ja, also gehört auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so etwas wie vor jeder Erfahrung. Genau. Weißt du noch das Pendant dazu? Nein. A posteriori? Mhm. Durch die Erfahrung. Und a priori vor der Erfahrung. Also, er will schauen, ob wir synthetische Urteile, also Erkenntnis über die Welt, vor der Erfahrung machen können. Neue Erkenntnisse, ja. Okay. Ja. Also Erkenntnisse über die Welt vor der Erfahrung. Okay. Wo zum Beispiel jeder Empirist sagen würde, was wir in Folge 1 haben, nein, wir brauchen die Erfahrung, um synthetische Urteile zu bilden, um Erkenntnis über die Welt haben zu können. Also synthetische Urteile a priori heißt dann neue Erkenntnisse über die Welt vor jeder Erfahrung. Ja. Okay. Ja, gut. Kann man, ist richtig. Und jetzt, also das ist so ein bisschen das Vorhaben hinter seiner Kritik der reinen Vernunft. Und er wird auch dann auf verschiedene... Das erinnert mich jetzt schon sehr an den Rationalismus. Mhm. So, also, dass ich halt nicht mit Erfahrung, nicht empirisch mit Erfahrung versuche, die Welt zu betrachten und zu analysieren, sondern halt vor jeder Erfahrung, a priori. Genau, und er guckt, ob das möglich ist. Und wenn, was... Also er ist da sehr kritisch. Okay. Er will nicht sagen, dass grundsätzlich synthetische Urteile a priori möglich sind. Er guckt welche. Und er will da welche rauskristallisieren. Mhm. Rationalisten würden ja vielleicht auch sagen, wir können die ganze Welt geordnet wahrnehmen und synthetische Urteile vor der Erfahrung bilden. Okay. Ja. Aber Kant hat auch einen hohen Wert, spricht er der Erfahrung zu. Also einen ganz, ganz hohen Wert, aber er will trotzdem gucken, ob es Urteile gibt, die aus dem Verstand resultieren. Unabhängig nur der Erfahrung. Nur aus dem Verstand, ja. Nur aus dem Verstand, unabhängig der Erfahrung. Ganz genau. Okay. Und also das ist die übergeordnete Frage. Und jetzt guckt er weiter, also in der Kritik der reinen Vernunft. Wie nehme ich eigentlich diese Welt wahr? Wie nehme ich meine Welt wahr? Wie nimmst du deine Welt wahr? Ich habe jetzt vor mir gerade heute mal keinen Kaffee. Hm. Ich habe einen Green Apple Energy Drink von meiner Freundin bekommen. Vorhin. Hat sie mir mitgebracht. Super süß, oder? Hast du auch was heute bekommen? nee. Gut. Ich hab mir einen Kaffee gemacht. Kaffee ist auch immer gut. Kaffee mit Zimt. Tatsächlich. Okay. Ich mache mir immer so einen Filterkaffee und manchmal mache ich in den Kaffee dann einfach noch Zimt rein und lass das dann mit heißem Wasser aufgießen, weil da hast du noch dieses Zimtaroma drin, so als kleiner Service. Okay. Okay. Und wenn du diesen Kaffee wahrnimmst, fragt Kant sich, wie nimmst du eigentlich die Welt wahr? Wie nimmst du diesen Kaffee wahr? Und ja. Das ist auch dann die Frage, was kann ich wissen? Also die wird jetzt gerade behandelt. Und es ist jetzt so, du als Individuum, oder, nee, ich beantworte es dir einfach, ich frage dich jetzt mal nicht, ich will dich ja nicht immer auflaufen lassen. Ja. Du als Individuum schaust dir jetzt den Kaffee an, nimmst den Kaffee wahr und denkst irgendwie, ja, das ist meine Tasse Kaffee. Ja. Und die existiert irgendwie in der Welt, aber du kannst sie so wahrnehmen, wie sie da ist, weil du siehst ja die Kaffeetasse. Du kannst deine Freundin fragen, sie wird auch diese Kaffeetasse entdecken oder sehen und sie zuordnen können. Ich rieche den Kaffee. Du riechst den Kaffee und du kannst davon. Genau, und du kannst davon ausgehen, dass du den Kaffee so wahrnimmst, wie er ist. Der ist da einfach ein Kaffee und den siehst du und das ist natürlich ein Kaffee. Ja. Jetzt sagt Kant aber, den Kaffee an sich kannst du gar nicht erkennen. Weil er sagt, dass dein Verstand durch Anschauungsformen, Kategorien und auch Urteilsformen, aber die beiden letzteren erstmal aus Acht lassen, aber durch Anschauungsformen dein Verstand die Welt schon ordnet. Und da hat er dann zwei. Einmal Zeit. Das ist sowas wie, wenn du einen Satz bildest, ist ja, der Satz hat einen Anfang und ein Ende, eine Folge, eine Dauer. Das ist mit Zeit gemeint. Ja. Und einmal Raum. Also sowas wie Ausdehnung. Und wir können, wenn wir in die Welt schauen, müssen wir notwendigerweise mit diesen beiden Anschauungsformen die Welt betrachten. Du kannst nicht in die Welt gucken und nicht Raum und Zeit wahrnehmen. Okay. Also unseren Sinneswahrnehmungen gehen diese Anschauungsformen voraus. Jede Sinneswahrnehmung, die du hast, wenn du auf den Kaffee guckst. A priori quasi. Diesen a priori, ja. Okay. Aber noch nicht synthetisch. Die sagen uns nichts über die Welt. Es sind erstmal nur Anschauungsformen, also Bedingungen der Möglichkeiten, sagt er auch an einer Stelle. Wie wir die Welt wahrnehmen können, tun. Nicht nur können, notwendig müssen. Wir können die Welt nicht anders wahrnehmen durch unsere Anschauungsformen Raum und Zeit. Okay. Also Raum ist ja relativ. Also kannst du vielleicht nochmal am Kaffeebeispiel die Zeit, weil ich es jetzt gerade trinke oder weil ich es einordnen kann. Du guckst auf den Kaffee. Ja. Alleine wenn du schon, wenn du alleine jetzt schon sprichst oder den Blick zum Kaffee wendest und wieder wegwendest, ist das eine Abfolge von Zeit und von Dauer. Du bist nicht in einem luftleeren, weißen Raum, wo es nichts geben würde. Kein Raum, keine Zeit, wie in manchen Filmen oder so. Ja. Du bist in einer Welt, in der du dein Verstand alles zeitlich ordnet. Also nicht nach Sekunden, das ist jetzt keine Uhrzeit, sondern, ja, oder vielleicht auch in gewisser Weise natürlich auch schon. Nach ein Vorher und Nachher vielleicht. Ja, genau, nach Abfolgen, nach Dauer, nach, wenn du es jetzt wahrgenommen hast, dann hast du es wahrgenommen. Du sprichst dann ja auch in der Vergangenheit mit deiner verbalisierten Sprache. Ja, weil irgendwie jetzt, keine Ahnung, sowas wie 16 Uhr oder sowas, das ist ja eigentlich im Prinzip auch ein, ich weiß nicht, ob man das sagen, also so ein soziales Konstrukt, also 16 Uhr gibt's ja eigentlich nicht wirklich, das haben wir uns ja quasi ausgedacht, indem wir geguckt haben, okay, wie verhält sich die Sonne, wie verhält sich der Mond. Genau, wir haben die Zeit nochmal vielleicht kategorisiert und genau, so Komplexität reduziert, aber Aber trotzdem, ich weiß, es gibt eine Gegenwart und eine Zukunft und eine Vergangenheit. So, das ist dann quasi mit Zeit gemeint, ne? Ja, und es geht ja sogar weiter, dass er sagt, dass du, das habe ich eben auch schon erwähnt, dass du nichts, du brauchst sie notwendig. Du kannst dir das nicht vorstellen, sie nicht zu haben. Stell dir vor, nicht in Raum und Zeit zu denken. So, das ist verdammt schwer. Also, das geht auf jeden Fall nicht, wenn du in die Welt schaust. Du denkst immer in Raum also und Zeit. Zeit, ja. Also ich kann es eingrenzen natürlich. Wenn ich meditiere zum Beispiel, kann ich vielleicht versuchen, meine, was ich wahrnehme, auf die Gegenwart zu konzentrieren, so. Und dann Zukunft und Vergangenheit und quasi diese Abfolge auszublenden, dann wäre es quasi nur die Gegenwart, die ich dann wahrnehme. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn du... Also natürlich, ja, aber das kriegst du nicht hin. Du kannst nicht nur die Gegenwart wahrnehmen, weil die Gegenwart schreitet ja stets voran und ist dann ja wieder Vergangenheit. Ja, aber wenn ich immer in der Gegenwart bleibe... Wie denn? Du warst jetzt schon wieder ein anderer als eben. Ja, aber es gibt ja Leute, die meditieren und die versuchen dann immer im Hier und Jetzt zu sein, so. Ja, aber streng genommen kriegen sie es nicht hin. würde ich jetzt sagen, dass, okay, dass Zeit auch da eine Rolle spielt. Die können sich ja nicht... Ja. Auf jeden Fall bekommt sie es nicht hin, wenn es darum geht, Sinneswahrnehmungen zu generieren. Also wenn sie in die Welt schauen, benötigen sie notwendig Raum und Zeit. Zumindest nach Kant. Das sind die Anschauungsformen, also die Bedingungen der Möglichkeiten, um überhaupt in die Welt oder um die Welt zu strukturieren, weil die sonst einfach auf uns einprasseln würde und wir sie gar nicht ordnen könnten. Also diese. Wirst du vermutlich wahnsinnig werden, wenn du immer einfach nur. Dann ist ja quasi jeder Moment ist dann wie ein neues Leben, weil du immer nur. Weil du gar nicht weißt, dass vorher irgendwas passiert wäre oder dass in der Zukunft noch was passiert. So, das wäre ja ganz. Also, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, so richtig. Ganz genau. Okay. Und. Jetzt geht es weiter, dass Kant sagt, dieser Kaffee, dieses, da spricht er dann vom Ding an sich, auf den haben wir keinen direkten Zugang. Wir müssen ihm mit unseren Anschauungsformen, er spricht auch dann von Kategorien, das sind sowas wie, Qualität oder Quantität, also Qualität wäre dann sowas, das wäre dann der Kaffee, Quantität wäre dann, das wäre dann ein Kaffee, aber mit diesen Anschauungsformen, Kategorien, betrachten wir schon den Kaffee und sortieren ihn in unseren Verstand und machen uns dann quasi, einfacher gesagt, ein Bild von dem. Also es kommen irgendwelche elektrischen Impulse von diesem Kaffee, die erzeugen uns irgendwie ein Bild, was ein Abbild von dem Kaffee ist, aber nicht der Kaffee an sich. Und der ist quasi vorstrukturiert in menschliche Strukturen, nämlich die des Verstandes. Okay, also ich gucke mir jetzt gerade diesen Kaffee an. Aber ich muss den auch erstmal, also ich nehme ihn nicht in seiner Gänze quasi alles gleichzeitig wahr, dieses Ding an sich, sondern halt immer durch mich, durch meine, in diesem Fall jetzt durch meine Sinne, nehme ich den Kaffee so wahr, oder er ist, für mich ist dieser Kaffee so, wie er für mich ist, im Prinzip. Ganz, also, ja, genau. Ja. Ja, und das ist halt, zuvor nicht gewesen. Also zuvor wurde gerne gesagt, weißt, die Welt ist göttlich geordnet und wir können die Welt so wahrnehmen, wie sie ist. Also objektiv. Genau, also wir entscheiden mit unserer Erkenntnis Apparat, wie der Gegenstand zu betrachten ist. Aber der Gegenstand wird erstmal da nicht weiter beachtet. Also es geht da nur darum, wir nehmen den Gegenstand wahr und wir können ihn einfach wahrnehmen. Aber dass der Gegenstand sich nach der Erkenntnis richtet, wurde nicht betrachtet. Okay. Kannst du mir noch folgen? Also dieses Ding an sich, nochmal runtergebrochen, Kant spricht auch von zwei Welten. Einmal der phänomenalen Welt, phänomenal wegen das Phänomen. Da können wir die Welt betrachten durch unsere Verstandeskategorien und Anschauungsformen. Und dann das Ding an sich, auf dem wir keinen Zugriff haben, das ist die noumenale Welt nach Kant. Ja, aber was notwendigerweise auch existieren muss, weil sonst könnten wir ja nichts wahrnehmen. Sie muss Tatsächlich, ja, sie muss existieren, ja. Weil sonst wäre ja nichts da, was ich irgendwie wahrnehmen kann, so. Genau, also die Welt existiert um uns herum. Das würde er nicht bezweifeln, aber er würde bezweifeln, dass wir einen direkten Zugang zu dieser Welt haben. Okay, also phänomenale Welt ist so, wie ich das wahrnehme. Ja. Und wie hieß die andere Welt, das Ding an sich? Numenale. Numenale Welt, okay. Und es geht sogar weiter, also, das ist vielleicht ein Begriff, Spitzfindigkeit, aber du hast gerade gesagt, wie ich sie wahrnehme. Das ist absolut richtig. Aber nicht, dass die Zuhörer das falsch verstehen. Es geht darum auch, wie wir sie wahrnehmen. Also, du hast die gleichen Anschauungsformen wie ich. Du hast Raum und Zeit und ich habe Raum und Zeit. Die grundlegenden Anschauungsformen, erst einmal. Es geht um die basalen, ganz am Anfang. Natürlich hast du vielleicht gewisserweise, wenn du nur Rot-Grün-Schwäche hast, okay, klar, aber erst einmal, das vereint alle Menschen. Ja, das wird nachher noch, das wird kann nachher man ja auch in Frage wieder fast stellen. Hast du ja gerade schon mit der Rot-Grün-Schwäche. Ne? Also, das ist ja jetzt das die Frage, wäre, wer hat da ja jetzt recht im Prinzip so. Okay, aber darum, es geht erstmal nur darum, wie wir die Welt ordnen. Und auch eine Rot-Grün-Schwäche ordnet die Welt durch Raum und Zeit und durch die Urteils- und Anschauungsformen. Und okay, ja. Die Kategorien. Okay, ja. Ja. Also hast du erstmal soweit verstanden? Soweit habe ich es gecheckt, ja. Okay. Und jetzt geht es weiter. Noch zwei, drei Punkte. Das ist halt total wichtig, weil das natürlich auch sowas wie Wissenschaft oder Religion total in Frage stellen kann. Dass wir jetzt nicht mehr hundertprozentig wissen, dass das vielleicht ein Kaffee ist. Also wenn wir jetzt auch an René Descartes zurückdenken, den kleinen Skeptiker, den wir hatten in Episode 2, oder auch an die Kirche, die so eine Hoheitsposition hatte und sagte, na, wir wissen, wie das und das und das ist, und Kant sagt, nee, allein erkenntnistheoretisch, wir haben keinen direkten Zugang zum Ding an sich. Man kann vielleicht auch sagen, in neuerer Sprache, wir konstruieren in uns die Welt. Ja. Okay, also, ja, doch, ja. Und das ist so eine der großen radikalen Wenden in der Menschheitsgeschichte. Zumindest nach gewissen oder manchen Historikern oder der Philosophie. Haben die Rationalisten, die ja auch nicht gesagt haben, wir können alles empirisch. Oder Erkenntnis ergibt sich aus empirischen Erfahrungen oder nicht nur aus empirischen Erfahrungen. Mhm. Die haben das noch nicht gesagt, dass man keinen direkten Zugang hat zum Ding an sich? Rationales Nachdenken vielleicht? Die hatten einen direkten Zugang. Also zumindest die Radikalen. Also, okay, also die würden sagen, man hat einen direkten Zugang. Ja. Okay, also, aber Kant sagt, man hat keinen direkten Zugang. Ja, genau. Aber führst du das gleich nochmal aus, warum er das sagt? Ich kann vielleicht noch einen Zusatz hinzufügen. Also er spricht auch davon, dass wenn du in die Welt schaust, haben die Rationalisten haben ihre Begriffe und sortieren danach irgendwie die Welt und kriegen daraus Erkenntnis. Und Kant sagt, die Begriffe ohne Erfahrungen sind leer. Wir brauchen Begriffe, sonst können wir die Erfahrung nicht ordnen. Sowas wie unsere Anschauungsform. Ja. Aber Erfahrung ohne Begriffe sind blind. Also wir brauchen auch die Erfahrung, um Begriffe ja zu verstehen zu können. Also erst wie so ein Vermittler zwischen Empirismus und Rationalismus. Ja, ja. Oder er haut beiden so ein bisschen auf die Fresse, ne? Er hat, ja, schon, aber ich glaube, er hat sich schon in so einer Vermittlerrolle gesehen. Aber das, was für mich jetzt einfach wichtig war, dass die Erkenntnis sich nicht nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände nach der Erkenntnis richten. Also, dass diese Unterscheidung zwischen phänomenaler Welt und nominaler Welt, die in den Wissenschaften immer noch recht populär ist. Stichwort Phänomenologie, wenn das jemandem was sagt. Ja. Aber okay. so weit erstmal. Ja. Okay. Ja, soweit so gut. Also, Jona, es gibt ja mehrere große Wenden in der Menschheitsgeschichte. Da gab es einmal die kopernikanische Wende, die kennst du ja auch so ein bisschen, die kannst du gleich so ein bisschen erläutern. Dann gab es so die von der Evolutionstheorie, dass der Mensch irgendwie nicht von Gott geschaffen ist, eventuell. Und man kann sogar davon sprechen, dass wir nicht mehr Herr unserem eigenen Hause sind, so. Also die Psychoanalyse, das unbewusste Freud. Das sind so große radikale Wendungen in der Menschheitsgeschichte. Aber zurück zur kopernikanischen Wende. Ich habe gehört, du hast da schon so ein bisschen Erfahrung. Willst du die mal mit uns teilen? Ich teile diese Erfahrung gerne. Kopernikus war ein Astronom und Mathematiker. Und der hat herausgefunden, dass nicht die Erde im Mittelpunkt des Sonnensystems steht, ja, sondern die Sonne. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es dann damals auch schon Sonnensystem hieß. Ne? Das weiß ich gar nicht. Du kannst auch Welt sagen. Ja, des Universums vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob man damals schon wusste, dass es halt nur die Milch, dass die Milchstraße nur ein Teil davon ist. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass nicht die Erde im Mittelpunkt dieses Systems steht, so wie die Kirche das ja immer gesagt hat, die im Prinzip die Meinungshoheit damals hatte, sondern dass es halt die Sonne ist. So, das ist die, ja, genau, das hat Kopernikus herausgefunden. Und was hat das jetzt mit unserem Herrn Kant zu tun? Mit Kant hat das jetzt zu tun, dass er auch heraus, oder das ist im Prinzip so eine Analogie, dass die kopernikanische Wende es in dem Fall ist, dass nicht dass nichts objektiv ist, oder dass nicht das Ding an sich immer objektiv wahrgenommen wird und quasi im Mittelpunkt ist, sondern dass eigentlich das Subjekt, also wir, die wir das den Kaffee zum Beispiel wahrnehmen, dass wir quasi im Mittelpunkt dieser Wahrnehmung sind oder diese Erfahrung, diese Erkenntnis. Ja, ganz genau. Das ist so, total zentral und neuer Punkt, der auch sowas wieder wie Religion angreift. Dass wir jetzt der Mittelpunkt unseres Denkens sind. Ja. Wir nehmen die Welt wahr. Wir sollen uns unserer Mündigkeit bedienen und nicht. Die Welt ist irgendwie objektiv wahrnehmbar, die Kirche weiß, wie die Welt funktioniert und wir hören irgendwelchen Autoritäten zu. Ja, eigentlich anti-autoritär. Ja, eigentlich. Anti-autoritär. Prinzipiell. Und sogar so weit anti-autoritär, dass es damit schon beginnt, wie wir die Welt wahrnehmen und dass unsere Welt durch den Menschen vorkonstruiert ist, durch unsere Anschauungsform beispielsweise, durch Raum und Zeit. Also, phänomenale Welt. Nominale Welt. Okay. Wow. Das war die Kritik der reinen Vernunft. Das ist das ganze Buch. Das ist das ganze Buch. Nee, natürlich nicht. Ja. Ist auch noch viel komplizierter. Mit also Sicherheit, ja. Also, hat Kant auch viel mit Logik zu tun eigentlich? Ja. Okay, weil Logik ist ja auch kompliziert. Das ist ja auch eine philosophische Disziplin. Und ich glaube, da wird es dann noch mal komplexer. Also wenn man sich seine Urteilsform anguckt, da geht es zum Beispiel um Quantität, dann spricht er davon, dass es das Allgemeine, das Besondere und das Einzelne gibt. Und die sind dann logisch aufgeschlüsselt in alle S&P, einige S&P, ein SSP. Also es ist komplett auf Logik aufgebaut, was ich jetzt absichtlich erstmal nicht erwähnt habe. Mathe mit Buchstaben, da bin ich auch raus. Ja, genau. Aber das ist erstmal so das große Ding in der Kritik der reinen Vernunft. Aber Micha, warum heißt denn das Buch überhaupt Kritik der reinen Vernunft? Die Frage ist schwer. Wie gesagt, wir haben da 2 Stunden uns drüber unterhalten. Ja. Ich könnte vielleicht 2, 3 Punkte dazu sagen. Also es geht zunächst, also ich versuche es mal runterzubrechen. Also für ihn geht es ja, oder anders, Kritik ist für ihn nicht irgendwas, wo irgendwas beanstandet wird, sondern es geht für ihn um die Unterscheidung von Erkenntnis, ja, und von Spekulation oder von Wissen und Meinung, vielleicht wie wir es auch im ersten Podcast haben oder hatten. Okay. Und dann ist es auch die übergeordnete Frage, ob synthetische Urteile a priori möglich sind. Und das versucht er mit der reinen Vernunft herauszukristallisieren. Ist es die Kritik von der reinen Vernunft? Nein. Es ist die Kritik an die reine Vernunft. Ja, der reinen Vernunft. Ja, genau, ja. Aber ich frage mich jetzt gerade, wie ich dieses der dann immer deute. Also ob ich sage... Die Fähigkeit des, also des Denkens. Die Fähigkeit des Denkens. Ja. Okay. Und es ist rein, weil du keine Erfahrung benötigst. Okay. Also das sind ja diese Anschauungsformen. Das ist das Reine dabei. So habe ich das zumindest verstanden. Okay, gut. Also rein ist das Erkenntnisvermögen, wenn es dann irgendwie keine Erfahrung voraussetzt oder ja benötigt. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwann nochmal einen einzelnen Podcast zu machen, wenn du wirklich meinst, da kann man 2 Stunden drüber reden. Aber würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal weiter mit dem zweiten Buch, oder? Ich weiß nicht, wie du das jetzt strukturiert hast, aber nehme ich jetzt mal an. Genau, also jetzt würde ich nochmal so ein bisschen eine Abhandlung über das zweite Buch machen. Weißt du noch, wie das heißt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Genau, es ging ja eben um die Kritik der reinen Vernunft. Das war theoretische Philosophie, Epistemologie, aka Erkenntnistheorie. Was kann ich wissen, für ganz einfach ausgedrückt. Ja. Und das zweite Buch ist Kritik der praktischen Vernunft. Und dabei geht es zunächst einmal um Moral und vielleicht auch in der Unterscheidung zu Ethik, aber erst einmal, es geht irgendwie um Moral. Also es geht darum, wie wir Menschen handeln sollen. Also was soll ich tun? Was soll ich tun? Die zweite große Frage. Genau. Was ist auch Gutes tun? So. Wie soll ich handeln? Wie sollst du handeln? Wie soll ich handeln? Mhm. Und was ist das gute Handeln quasi? Und da hat er jetzt in der Kritik der praktischen Vernunft kommt wieder der Begriff der Vernunft vor. Ich erwähne ihn jetzt sogar absichtlich. Weil die Vernunft ist quasi so etwas wie, es nimmt es erstmal so hin, liebe Zuhörer, aber es ist vielleicht erstmal sowas wie eine Reflexion des Verstandes. Okay. Und diese Vernunft, dieser Begriff, ist jedem Menschen zugänglich. Und wir können uns alle unserer Vernunft bedienen. Wir können alle über uns selber nachdenken. Es ist sogar mehr als über uns selber nachdenken, es ist sogar darüber nachzudenken, wie wir die Welt wahrnehmen. Das ist ja die Kritik der reinen Vernunft. Aber erst einmal, jeder Mensch hat diese Möglichkeit der Vernunft. Ist es gleichzusetzen mit Nachdenken dann? Oder? Naja, die Vernunft ist unabhängig der Erfahrung. Sie ist rein. Das ist wichtig. Also es ist auch eine Kategorie, sowas wie Raum und Zeit, weil du ja auch eben meintest. Raum und Zeit gehören zur Raum und Zeit gehören zum Verstand und die Vernunft kann über den Verstand nachdenken. Die Vernunft kann. Oh, jetzt geht das Diskussion. Ja, mach ruhig weiter. Ja, das ist ein super komplexer Begriff irgendwie immer. Also die Vernunft, das musst du nochmal erklären jetzt. Die Vernunft kann über den Verstand nachdenken. Ist das Reflexionsinstrument des Verstandes. Und was ist der Verstand? Kant hat sich seiner Vernunft bedient, um darüber nachdenken zu können, wie unser Verstand aufgebaut ist mit Raum und Zeit. Okay, aber was ist jetzt Vernunft dann immer noch? Hat er sich nicht seines, also bei, im normalen Fall würde ich sagen, ich bediene mich meines Verstandes, um nachzudenken, was Raum und Zeit ist. Genau, aber weil er über den Verstand nachdenkt, also als Objekt, ja, kommt da die Vernunft hinzu. Als Reflexions... Es ist super kompliziert. Also, was auf jeden Fall wichtig dabei ist, wenn es jetzt um so eine Einführung geht, ist, dass wir jeder diese Vernunftmöglichkeit haben und dass sie unabhängig ist von der Erfahrung. Okay. Das ist zunächst einmal absolut, ja, wichtig. Wir können ja vielleicht am Ende nochmal, ich nehme es jetzt erstmal so hin, dann können wir vielleicht am Ende nochmal darüber diskutieren, über den Vernunftbegriff. Ja, also ich habe da auch nicht so die aller, ich überlege auch jedes Mal, das ist halt super komplex. Ich habe es für mich irgendwie abgespeichert als die Reflexion über den Verstand. Die Reflexion über, also so eine Art Meta-Denken. Ja. Vielleicht schon, ja. So eine Form von Meta-Denken. Und okay. Jetzt geht es in der Kritik der praktischen Vernunft darum, zu schauen, wie wir handeln sollen. Das habe ich ja schon erzählt. Ja. Und er probiert jetzt einen Bewertungsmaßstab für Handlungen zu formulieren. Also, was ist eine gute Handlung. Wie sollen wir handeln? Moral. Ja. Okay. Also wie soll jeder Mensch handeln? Was ist eine gute Handlung? Also eine, erstmal wirklich darum, was ist eine gute Handlung? Und da spricht er vom guten Willen. Also eine Handlung ist dann gut, wenn der Wille gut ist. Oh, okay. Da würde ich natürlich direkt sagen, nope. Das stimmt. Warum nicht? Ja. Vielleicht würde er das sagen, weil wir ja vorher schon eben im ersten Buch abgezeichnet haben, dass alles subjektiv ist. Vielleicht würde er deswegen sagen, dass der Wille deswegen im Mittelpunkt steht. Aber dann kann ich natürlich kommen mit Dingen wie, ja, was ist mit den Folgen, die sich daraus ergeben für andere, nur weil du jetzt selber denkst, dass irgendwie, keine Ahnung, das ist immer so ein krasses Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg und mit der Shoah und Holocaust. Aber nur weil Nazis denken, das ist richtig, irgendwie eine ethnische Säuberung zu vollziehen, macht es das nicht richtig, auch wenn ihr Wille vielleicht gut war, so. Weißt du? Die Frage ist jetzt, ob ihr Wille wirklich gut war. Okay, aber das ist vielleicht ein zu extremes Beispiel dann, aber prinzipiell kann man ja sagen, ich kann mit gutem Willen oder mit gutem Gewissen vielleicht sogar böse Dinge auch tun. Also auch Dinge, die anderen schaden, die eigentlich falsch sind, weil ich vielleicht eine Ideologie aufgesessen bin, weil ich vielleicht denke, es ist besser, okay, jetzt bin ich doch wieder bei dem Beispiel, aber weil ich vielleicht denke, es ist besser für Deutschland, wenn in Deutschland nur die Deutschen leben, weil das hält den Volkskörper irgendwie beisammen und das ist einfach gut, so sollte das sein. So, das ist quasi meine Ideologie und nach der handel ich, nach bestem Gewissen und Willen. Aber am Ende ist es trotzdem offensichtlich, für uns offensichtlich falsch, das so zu machen. Ne? Okay, auf das Beispiel können wir sogar nachher nochmal kommen. Das könntest du nachher nochmal als Kritik vielleicht auch einbringen. Mal gucken. Aber für ihn sind die Folgen erstmal absolut nichtig. Uninteressant. Interessieren nicht. Okay. Die Folgen deiner Handlung sind nicht wichtig. Es geht darum, sich die Absichten deiner Handlung zu gucken. Und wenn die gut sind, dann ist auch deine Handlung gut. Und nicht die Folgen deiner Handlung. Okay. Also, das sind so, also es gibt einmal so Folgentheorien in der Philosophie und so Absichtstheorien, so ganz einfach ausgedrückt. Ja. Und zum Beispiel, ich gehe mit dir spazieren, Jona. Ja. Durch Bremen und wir laufen am Bahnhof vorbei und da sitzen öfter mal obdachlose Menschen. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst. Nee, ich glaube nicht. Sind da öfter obdachlose Menschen. Und es ist offensichtlich, dass die nach Geld bitten. Denen geht es auch augenscheinlich nicht so gut. Wir sehen das, wir beide. Und ich gebe ihnen 10 Euro. Gebe ich den Obdachlosen. Ist das jetzt eine gute Handlung oder eine schlechte? Das ist Eine gute, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Und warum? Weil Nächstenliebe. So, du siehst jemand, den geht's offensichtlich nicht gut. Du gibst den Geld. Vermutlich auch mit dem Willen, dass es ihnen dann besser geht. So, und deswegen ist es eine gute Handlung. Okay. Hast du noch ein anderes Argument außer Nächstenliebe? Oder ist es so dein zentrales jetzt erstmal? Man kann natürlich auch sagen, dass es vielleicht auch überhaupt nicht altruistisch ist, was du gemacht hast, sondern du willst vielleicht denen auch einfach nur Geld geben, damit es denen besser geht, damit es dir besser geht. Das könnte man natürlich auch sagen, ne? Ich will vielleicht gar nicht, dass hier immer Obdachlose rumsitzen, weil das macht auch bei mir auch ein schlechtes Gefühl. Deswegen gebe ich denen Geld, damit es nicht nur denen besser geht, sondern halt auch mir. Das könnte man vielleicht noch sagen. Ja. Fällt dir gerade was auf bei deiner Argumentation? Du argumentierst mit Absichten und nicht mit Folgen gerade, ob eine Handlung gut oder schlecht ist. Du hast Nächstenliebe gesagt, das ist eine Absicht. Das ist eine Absicht, das stimmt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte, dass... wobei, ich habe auch Glück gesagt eben noch, ne? Das wäre eine Folge. Jetzt beim zweiten. Beim zweiten Beispiel, genau. Ja. Da habe ich ja auch gesagt, dass es er fühlt sich dann besser, weil er kann sich vielleicht was zu essen holen, was er vielleicht vorher nicht konnte. Und ich fühle mich auch besser. Da habe ich quasi Glück, wenn eine Folge. Genau, bei ihm. Aber beim ersten, wobei du da auch, glaube ich, angefangen hast mit ich und dann bist du zu ihm gegangen, glaube ich. Aber auf jeden Fall beim ersten hast du mit der Absicht argumentiert. Ja. Wenn du aber jetzt mit der Folge argumentieren würdest, dann wäre das ja das Zweite, dass es wichtig ist, dass er einfach was zu essen hat und dadurch Glücksempfinden bekommt. Dass es ihm einfach gut geht. Jetzt habe ich aber den Obdachlosen nur Geld gegeben. Ich hasse Obdachlose. Ich habe denen nur Geld gegeben, um vor dir Eindruck zu schinden, weil ich zu Weihnachten ein besseres Geschenk möchte von dir als sonst. Das ist so typisch, Micha, ganz ehrlich. Ist es jetzt noch eine gute Handlung? Für dich jetzt erstmal, unabhängig von philosophischen Argumentationen? Die Handlung an sich ist immer noch gut. Weil, aufgrund der Folgen, so, weil es den Obdachlosen besser geht. Das Prinzip, was dahinter steht, was ja oftmals unmittelbar verknüpft ist mit der Handlung, ist allerdings in diesem Fall dann nicht gut, sogar schlecht, weil es hinterlistig ist. Weil du mich ja versuchst auch zu manipulieren. In einem negativen Sinn. Und etwas, du lügst ja im Prinzip, ne? Du gibst etwas vor, was du nicht bist. Insofern ist die Absicht quasi dann schlecht. Die Handlung an sich ist, würde ich aber sagen, immer noch gut, aber es hat ein Geschmäckle, sag ich mal. Also würdest du Handlung von Absichten trennen? Also von Intention? Also das, was eine Handlung, in die Handlungstheorie geht, das, was eine Handlung eigentlich ausmacht, die Intention, würdest du davon trennen wollen? Ich glaube schon, ja. Ja, Kant würde das nicht machen. Okay. Der bemisst den Wert einer Handlung an dem guten Willen. Eine Handlung ist dann gut, wenn der Wille zur Handlung gut ist. Also Kant hätte gesagt, dann ist auch die Handlung schlecht, was du gerade eben gemacht hast, ne? Jetzt als letztes Beispiel mit dem. Ja. Ne? Ja. Okay. Ja. Es geht nicht um die Folgen, sondern es geht um die Absichten der Handlung. Denkt daran, der Mensch steht im Mittelpunkt. So, es geht ja auch um den, der die Handlung ausübt und nicht nur um den, der sie bekommt. Die Handlung übe ich aus. Ich bin der die Handlung ausübt. Ja. Ich bin der Urheber meiner Handlung. Und ich habe, oder da ist der Wert der Intention wichtig, also der Absicht. Und die moralische Qualität misst sich dann an der Handlungsabsicht. Okay. Ob es gut oder schlecht ist. Wenn ich irgendwie angeben möchte, wenn ich dich nur beeindrucken möchte, dann kann man nicht von gutem Willen sprechen. Okay? Ja. Und jetzt hat Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft zwei so Handlungssätze, er spricht von Imperativen, formuliert. Kennst du die beiden? Ich kenne einen. Ich kenne einen, ja. Den, wahrscheinlich den hypothetischen, oder? Ganz genau, der hypothetische Imperativ ist mein Lieblings. Nee, ich meine natürlich den kategorischen Imperativ. Ach so, den kategorischen. Den kategorischen, so, dann, ja. Dann gehe ich erst zum hypothetischen und dann erklärst du mir den kategorischen. Alles Weil klar. da habe ich immer Schwierigkeiten. Ja. Der hypothetische Imperativ ist ein Konditionalsatz, so ein Wenn-Dann-Satz. Also, okay. Wenn du was willst, wenn du X willst, dann tue Y. So, wenn du gesund bleiben willst, dann treibe Sport, zum Beispiel. Du entscheidest aber darüber, du könntest aber auch, wenn du gesund bleiben willst, dann hör auf zu rauchen. Wenn du gesund bleiben willst, wie gesagt, dann kannst du Sport treiben, du kannst ja machen, was du willst. Ja. Dieser hypothetische Satz ist aber nicht allgemeingültig für jeden Menschen, sondern du entscheidest, wie du quasi den, welches Mittel du wählst, um den Zweck zu erreichen. Ja. Aber du entscheidest das. Der ist nicht verallgemeinerbar dann für alle Menschen. Du kannst nicht mit dem hypothetischen Satz Sport treiben, um gesund zu bleiben, nicht für alle Menschen verallgemeinern. Und warum nicht? Weil ich könnte auch schon sagen, es ist gesund, Sport zu treiben. Es ist gesund, Sport zu treiben, aber es ist eine Handlungsanweisung dann. Das heißt, alle Menschen müssen Sport machen, Sport treiben, um gesund zu bleiben. Okay. Und da würde ich, glaube ich, sagen, wenn du ein paar Menschen fragst, dann würden die da auf jeden Fall steil gehen. Und das, man könnte ja auch andere Beispiele wählen, ne? Also wenn du, weiß ich nicht, wenn du gut in der Schule sein willst, musst du jeden Tag 6 Stunden lernen. So. Aber dann muss jedes Kind, was gut in der Schule sein will, 6 Stunden lernen. Das ist ein hypothetischer Imperativ, den du vielleicht formulieren kannst, aber den nicht allgemeingültig, universell für alle Menschen. Ja. Was ist mit, wenn wir wollen, dass die Demokratie funktioniert, dann müssen wir wählen gehen? Wenn wir wollen, dass die Demokratie funktioniert? Ja, also das. Ja, die geht dann schon. Die Demokratie quasi als Zweck und das Wählen gehen als Mittel? Ja, aber ich würde auch, also es ist für mich immer noch ein hypothetischer Imperativ. Okay. Also klar, das kannst du auch, du kannst dir auch ganz viele Anhänger dafür holen und bla. Aber da müsste ich ja auch dir erstmal zustimmen, dass eine Demokratie das Allerbeste ist. Ja. Und klar, wenn dann zur Demokratie gehört, natürlich wählen gehen, ne? Also das ist ja, also das ist ja, steckt ja in der Demokratie für mich drin, in dem Begriff Demokratie gehört. Also, ja, also nicht es nur ist, was die Meinung, genau. Also es ist nichts Universelles, weil man sowohl Zweck als auch Mittel in so hypothetischen Sätzen dann immer anzweifeln kann, oder? Ja, wir können ja mal zum Kategorischen gehen und dann wird vielleicht der Unterschied deutlicher. Ja. Okay. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Weißt du noch, was der kategorische ist? Den hast du eben schon so ein bisschen. Ich kann ihn vielleicht sogar aufsagen. Okay. Leicht falsch, aber ja, ist er, ich glaube gut es genug. Und zwar ist laut der kategorische Imperativ, soweit ich weiß, handel nur nach derlei Maximen, von denen du wollen kannst, dass sie auch zum allgemeinen Gesetz ernannt werden. Ja, so, und kann man so kann man so formulieren. Und worum geht es jetzt da? Um Prinzipien, würde ich vielleicht sagen. Ja, weiter? Also um allgemeine, um Prinzipien, die man allgemein anwenden kann und sollte. Hast du da ein Beispiel? Gegenfrage. Hast du ein Beispiel? Also, das ist schon ganz, ganz richtig gerade formuliert. Also, da ist es wichtig, dass man diese Maximen betrachtet. Vielleicht erstmal übersetzt als so Handlungsanweisungen oder wie ich handeln soll. Den Begriff der Maxime füllen wir gleich noch. Und dann müssen sie allgemeingültig sein und für jeden Mensch quasi erreichbar. Und sie sind als Gesetz. Also die sind aus der Vernunft. Du bist dann verpflichtet, so zu handeln. nach Kant. Also hast du sollst, den, war das denn richtig, so wie ich den gesagt habe? Ja, war schon richtig. Es gibt mehrere kategorische Imperative. Er schreibt auch von, weiß ich nicht, mindestens 3, 4. Okay. Er reformuliert die ständig. Ich habe jetzt hier... Also damit kann man arbeiten. Hatten nach der die Maxime, von der du wollen kannst, dass sie jederzeit zugleich ein allgemeines Gesetz sein soll. Oder so. Okay. Das, ja. Also da kann man total gut arbeiten. Und auch da ist natürlich die Absicht absolut zentral. Wir alle Menschen haben die Vernunft, das haben wir ja schon geklärt. Wir sollen alle nach ihr handeln und kategorisch heißt ohne Einschränkung. Das ist absolut, beim hypothetischen Imperativ gibt es Einschränkungen immer noch im Handeln. Beim kategorischen gibt es keine Einschränkung. Also wenn du das mit der Demokratie hast und du das wirklich sagen kannst, dass es ohne Einschränkung möglich ist, dann könnte man den vielleicht als kategorisch für alle Menschen gültig machen. Okay. Müsstest du aber drüber nachdenken wahrscheinlich. Ja, ja. Und es geht dann darum, aus Pflicht zu handeln. Jetzt kommt, und das Fass können wir auf jeden Fall nicht mehr komplett aufmachen, aus Pflicht, weil durch die Vernunft, die diesen kategorischen Imperativ formuliert und aus der sie abgeleitet wird, deduziert wird, ist alleine so etwas möglich wie ein freier Wille, da die Vernunft unabhängig ist von der Erfahrung. Das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber ja. Konntest du es soweit verstehen? Also wir sind frei durch unsere Vernunft und wir können dann quasi frei entscheiden, was diese kategorischen Imperative sind. Ne? Wenn wir die abgleichen. Lass noch mal ganz kurz noch mal einen Schritt zurück vielleicht gehen. Ich mach mal ein Beispiel vielleicht. Ja, genau, also für den kategorischen Imperativ. Genau. Vielleicht kannst du da mal irgendwie ein Beispiel nennen. Ja. Damit man es irgendwie mehr fassen kann. Weil so ist es gerade, es ist auch ein komplizierter Satz so schon. Ja. Ich versuche mal zwei Beispiele zu finden. Ich nehme erstmal das Kontroversere. Wirst du gerne belogen? Nee. Das ist gut. Ich werde auch nicht gerne belogen. Grundsätzlich wird kein Mensch gerne belogen. Lügen wäre eine Maxime. Also nicht lügen. Also du sollst so handeln, dass du niemals lügst. Und das soll zum allgemeinen Gesetz werden. Das wäre ein Beispiel für einen kategorischen Imperativ. Also das wäre so eine Maxime aus so einem kategorischen Imperativ, weil sie halt verallgemeinerbar ist. Weil keiner möchte, dass man lügt. Genau, sie kann zu einem allgemeinen Gesetz werden. Egal, welche Menschen ich frage, Menschen wollen grundsätzlich nicht belogen werden. Das wäre eine Maxime, die mit dem kategorischen Imperativ einhergehen könnte, die nicht eingeschränkt dadurch wird. Ja. Wobei ganz praktisch ist ja Lügen tatsächlich, also ist ja nicht Gesetz. Genau, deswegen moralisches Gesetz zur Pflicht. Wie wir handeln sollen. Also es geht immer noch darum, wie wir handeln sollen. Grundsätzlich. Kann ich auch noch mal hinzufügen. Okay, aber man könnte ja auch sagen, dass Lügen nicht in jeder Situation schlecht ist. Und somit auch nicht in jeder, und somit auch nicht verallgemeinerbar, oder nicht? Und damit dann auch kein verallgemeinerbares Gesetz sein kann und somit auch kein kategorischer Imperativ, oder? Ich hatte mal ein Seminar über Lüge, die Kunst des Lügens. Vielleicht erinnerst du dich sogar noch daran. Ja, ich versuche jetzt mal auf Kants Seite zu bleiben. Also bei Morden würde ich es verstehen, weil da fällt mir jetzt kein Beispiel ein, wo das Sinn ergibt, zu morden. So, ne? Zu töten? Töten, deswegen habe ich ja gerade auch Morden gesagt, ja, weil es da ja auch einen Unterschied gibt, ne? Weil du kannst im Krieg kannst ja auch töten. Oder du kannst ja auch die richtigen Menschen töten. Zum Beispiel Terroristen, die vielleicht andere töten. Dann tötest du die, damit die weniger töten. So. Da wäre Kant zum Beispiel schon mal dagegen. Aber echt? Aber Kant war auch für die Todesstrafe. Kant war für viel, aber es leitet sich nicht aus seiner Moralphilosophie ab. Okay. Der Mensch ist Zweck an sich selbst. Der Mensch wird nicht getötet. Ja, okay, das ist vielleicht... ich lese dir mal nochmal... Ja. Ich lese dir mal noch eine Reformulierung des kategorischen Imperativs vor. Handle so, dass du die Menschheit... Die gesamte Menschheit. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jedem anderen jederzeit zugleich als Zweck und nie bloß als Mittel betrachtest. Also dürfte ich andere Menschen nicht als nicht töten, in dem Sinne, dass dieses Töten quasi das Mittel dazu ist, andere Menschenleben zu retten. Genau, also zum Beispiel sowas wie, denk an unsere Verfassung, an die deutsche, Todesstrafe gibt es hier nicht mehr. Ja. Die Würde des Menschen, Würde, Begriff, absolut von Kant abgeleitet. Die ganze Idee dahinter. Der Mensch ist immer noch Zweck an sich selbst. Oder hat einen Selbstzweck und darf nicht rein als Mittel betrachtet werden, sondern ist da immer noch... Ja. Die Würde ist immer noch zu beachten dann. Da gibt es ja auch das Beispiel mit den Foltern. Darf ich jemanden foltern, um an irgendwelche Informationen zu kommen, die dann ein anderes Menschenleben rettet? Wo Kant dann sagen würde, nein, du darfst die Person nicht foltern. Genau, weil wir das nicht zu einem, also es ist kein kategorischer Imperativ, weil wir das nicht zu einem allgemeinen Gesetz formulieren sollten. Weil wann foltere ich dann und wann foltere ich nicht? Ja. Und darum, also darum geht es. Und es geht, für ihn ist die Lüge so etwas, dass wir grundsätzlich haben wir kein Argument, dass wir sagen, wir dürften allgemein jederzeit zugleich lügen. Sondern dieses Nichtlügen ist das. Wir sollen nicht lügen, das können wir zu einem allgemeinen Gesetz machen. Oder ein... Ja. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, dann kannst du mal auf die Lüge eingehen. Stell dir vor, du bist an der Kasse bei Real und da ist ein Roboter. Gibt es da, oder anders? Ich erkläre es einfach ganz. Ich wollte wieder eine Frage formulieren, aber ich erkläre es jetzt einfach einmal mal so. Ja. Du gehst, wenn du einen Menschen an der Kasse triffst, dann ist der Mensch immer noch Zweck an sich selbst. Und so etwas wie Höflichkeit wäre dann ein kategorischer Imperativ. Grundsätzlich hast du eine Form von Höflichkeit, von dass du dem Menschen eine gewisse Würde zusprichst. Du klatschst ihn nicht einfach um oder bist gewissermaßen respektvoller Umgang mit der Kassiererin. Ja. Höflichkeit. Ja. Ein Roboter hat nicht die Fähigkeit der Vernunft. Und da könnte man sagen, weil er kein Mensch ist, hat er keinen Selbstzweck. Und da könnte ich dann auch, da muss ich nicht höflich sein. Also es geht wirklich dann nur um diese Höflichkeit bei Menschen. Okay, ja. Also um diesen Selbstzweck, um diese Höflichkeit nochmal zu beachten. Ja. Aber genau, aber diese, das waren jetzt zwei Beispiele für so Maxime, die aus dem kategorischen Imperativ ableitbar wären. Okay, also allgemeine Dinge, die allgemein gültig sind. Genau, die allgemeingültig sind, wo jeder Mensch zustimmen würde. Ja, also auch nicht nur für mich in meinen Situationen, in meinem Leben, sondern auch für dich in deinen Situationen, in deinem Leben und für alle anderen, für die ganze Menschheit. Genau, und nochmal das zu unterstreichen, das vergisst man ganz schnell, wenn man dann irgendwie so das hört. Die sind abgeleitet aus der Vernunft, aus der reinen Vernunft. Und diese reine Vernunft ist unabhängig der Erfahrung. Also das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Sie ist frei und sie ist unabhängig der Erfahrung. Sie ist nicht determiniert. Und weil sie frei ist und nicht von irgendwelchen Umständen außerhalb der Welt beeinflussbar ist, würden wir immer sagen, wir würden nicht lügen. Oder wir sollten nicht lügen. Ja, weil es ja sonst nicht verallgemeinerbar wäre. Ja, genau. Weil es ja sonst immer nur aus dem Subjekt, also dieses subjektive Empfinden ja sonst immer nur wäre. Aber es ist halt verallgemeinerbar und somit, okay. Ja, wobei dieser Vernunftbegriff auch da immer noch, also es ist immer noch ein Stolperstein irgendwie. Ja, also man könnte vielleicht noch, der kategorische Imperativ macht also diese Freiheit, die ich eben auch erwähnt habe, erst möglich, da es da die Vernunft, jetzt benutze ich nochmal den Begriff, du kannst auch vielleicht sagen Verstandeswelt, vielleicht um da irgendwie nochmal einen anderen Begriff reinzubringen, der das vielleicht irgendwie näher bringen kann. Sie ist unabhängig von moralischer Erziehung, von Gefühlen, von Gott oder Ideen von Gott, sondern sie ist von dem ganzen, von den ganzen Sinneserfahrungen erst einmal unabhängig. Sie ist in dir und du hast die Pflicht, nach ihr zu handeln, weil sie macht freies Handeln, moralisches Handeln, kategorisches Handeln erst möglich. Meintest du nicht vorhin, dass der, dass Kant meint, dass der Wille wichtig ist? Die Absicht. Die Absicht. Für eine gute Handlung. Für eine gute Handlung. Der gute Wille ist der Bewertungsmaßstab einer Handlung. Aber jetzt frage ich mich natürlich, der gute Wille ist ja was Subjektives und nichts, nicht wie du das jetzt beschrieben hast, wie dass die Vernunft und der kategorische Imperativ quasi über diesen subjektiven hinausgeht, so, und quasi a priori ist. Mhm. Und wenn der gute Wille mit dem kategorischen Imperativ einhergeht? Wie das? Also, was meinst du? Wenn der gute Wille es ist, Menschen nicht zu belügen? Ja, okay, dann, also dann ergibt das, also dann stimmt das überein, aber was ist, wenn der gute Wille jetzt eben kein verallgemeinerbares Gesetz ist, unabhängig von mir, sondern immer sowas Ideologisches vielleicht, also wie zum Beispiel, jetzt komme ich wieder mit der Shoah, dass du zum Beispiel sagst, ja, ich aus meiner Perspektive als Nazi jetzt in diesem Fall kann sagen, es ist verallgemeinerbares Gesetz und auch für mich gut, wenn wir den deutschen Volkskörper reinhalten von allen anderen Einflüssen. Okay, dann würde er aber nach Kant nicht moralisch handeln, sondern er würde den hypothetischen Imperativ anwenden, aber nicht den kategorischen. Weil seine Maxime sicherlich nicht mit, wenn er die Juden fragt, damit einhergehen, dass die sagen, ja, mach das mal. Hypothetisch. Aber ist der kategorische Imperativ, und das habe ich mich auch gefragt, als ich mich vorher so ein bisschen damit beschäftigt habe. Da heißt ja, handel nur nach derlei Maxime, von der du wollen kannst, dass sie zum allgemeinen Gesetz ernannt werden. Was ist denn, also für mich schwingt da dieses Du, ist für mich ein ganz schön großer Punkt irgendwie. Oder ist das dann vielleicht einfach, dass ich den dann falsch zitiere und das ist falsch, aber nee, schon. Weil wenn ich sage, okay, für mich, also du, von der du wollen kannst, dass es zum allgemeinen Gesetz ernannt wirst, der Nazi kann das wollen, dass aber das Du muss auch gleichzeitig jeden Menschen mit einbegriffen haben. Das meintest du mit vorhin, die ganze Menschheit ist... Genau, und der Nazi, wenn er aus der Vernunft handelt, ist eigentlich doch gar noch nicht mal dann ein Nazi, würde ich sagen, weil er unabhängig der Erfahrung dann eigentlich handeln sollte oder tut. Und wir müssen das quasi dann abgleichen. Das ist das mit diesem, was du eben auch meintest, die Menschheit ist sowohl in deiner Person als auch in der Person jedes anderen, jederzeit zugleich. Und darf nie bloß als Zweck darf nie bloß als Mittel gesehen werden, sondern jederzeit zugleich auch als Zweck. Okay, das ist eigentlich hier schon was ganz schön, also wenn man dieses, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass der Mensch oder die Menschheit nicht nur Mittel zum Zweck ist und eigentlich auch ein ganz schön liberaler, progressiver Punkt, oder nicht? Also auch irgendwie schwer einzuordnen, weil für mich, ich mir immer vorstelle, dass die Leute vor, und das stimmt vermutlich auch, vor 100, 200 Jahren nochmal sehr viel sexistischer, rassistischer, klassistischer waren, als es heute noch der Fall ist. Und dann finde ich das irgendwie immer wieder schwierig zu vereinbaren, wenn dann Kant sowas sagt, aber vielleicht gleichzeitig anders handelt, so. Vielleicht auch rassistisch war, so. Mhm. Bestimmt war er das. Ja, er war auch frauenfeindlich. Ja, guck, und das widerspricht ihn doch dann eigentlich auch, dass er... aber es widerspricht vielleicht ihm in seinem Handeln. Aber er hat dann ja sicherlich nicht moralisch gehandelt. Aber warum ist ihm das sogar selber nicht aufgefallen, frage ich mich dann immer wieder. Vielleicht ist ihm das sogar aufgefallen, das weiß ich nicht, vielleicht ist ihm das sogar aufgefallen und hat das seine rassistischen Äußerungen nicht zur allgemeinen Maxime gemacht, das weiß ich nicht. Vielleicht hat er gesagt, das war ist für mich... sind die Frauen dumm. Keine Ahnung. So tief will ich nicht in der Materie, aber so könnte ich zumindest ihn vielleicht retten. Ja. Und Moral ist auch für mich immer etwas in gewisser Form als Ideal zu verstehen. Weil das er sagt auch stimmt, selber, wir sind Menschen der Vernunft oder Menschen sind Vernunfttiere, aber auch Tiere der Neigungen. Neigungen so etwas wie Gefühle. Finde ich ganz gut, dass du das sagst, weil das ist zum Beispiel auch bei der Sache mit der Ernährung. Ich selbst bin ja Vegetarier und esse kein Fleisch, auch aus moralischen Gründen. Und ich finde und ich denke, dass es auch richtiger wäre, vegan zu sein, auch aus moralischen Gründen, bin es aber nicht. Wegen halt Neigungen, weil ich halt einfach denke, ja gut, weiß nicht, verdräng das dann auch so ein bisschen oder nimm das nicht so ernst, aber ich weiß natürlich eigentlich, zumindest für mich ist das jetzt so, dass wenn ich vernünftig darüber nachdenke, dass ich zu dem Entschluss komme, das wäre schon richtiger. Also, wenn wir alle Veganer wären, wäre die Welt schon besser, so. Das klingt irgendwie dumm, aber ich denke das tatsächlich. Handel aber gleichzeitig auch anders. Also, das ist vielleicht ein modernes Äquivalent dazu, wie frauenfeindlich Kant damals war. Ja, kann man vielleicht sogar so sagen. Und es ist auch vielleicht schwer, sowas wie vegan in einer Moral unterzubringen. Also du müsstest dann ja Menschen dazu zwingen. Also man könnte darüber okay, überlegen, ja, das ist, ob man Veganismus... Okay, das ist schwierig wegen Tiere und Menschen und ob man das dann, ob man da so gut trennen kann, das ist nochmal ein komplett neues Thema, so, ne? Das Fass müssen wir jetzt nicht komplett aufmachen. Ja. Aber die Analogie hat man dann vielleicht ein bisschen verstanden. Genau, also, und auch Kant ist nicht nur ein reiner Vernunftmensch, er war nicht irgendwie Spock von der Enterprise. Es ist auch nochmal wichtig, klar haben wir Handlungen, die nach Neigung orientiert sind. Und wir richten unser ganzes gelungenes Leben sicherlich auch nach dem aus, was uns irgendwie gefällt. Aber nicht, wenn es, oder anders, wenn es um moralische Fragen geht, müssen die Neigungen verschwinden und es müssen rein aus der Vernunft, aus der Pflicht abgeleitet werden, die unabhängig von den Ganzen sind. Und dann spricht er nämlich auch von dieser, wenn wir das Gesetz achten, ist das für ihn positive Freiheit. In der Philosophie spricht man von positiver und negativer Freiheit. Das Gesetz, was meinst du mit Gesetz? Jetzt? Genau, wenn wir nach dem kategorischen Imperativ handeln, durch die Vernunft, ist es eine Achtung des Gesetzes, also das Gesetz ist der kategorische Imperativ, und das macht für ihn den guten Willen aus, um den guten Willen auch nochmal hervorzuheben. Dass man nach dem kategorischen Imperativ handelt. Ja, also wenn es sowas... Passt das überein, wenn ich mit dem Obdachlosen es gemacht habe, meine Absicht war einfach, dass es ihm gut geht? So passt das mit dem kategorischen Imperativ, dass die Menschheit sowohl in meiner als auch in seiner Person und jederzeit zugleich da ist oder sein soll? Würde ich sagen, ja, das geht. Wohingegen das nicht der Fall wäre, weil ich ihn dann ja nicht achte, sondern nur auf meine Neigungen schaue, wenn ich dich beeindrucken möchte. Okay. Was hältst du denn von dem kategorischen Imperativ eigentlich? Also, weil ich, prinzipiell ist der natürlich super, aber auch bei dem Beispiel vorhin, was du gemeint hast mit dem Lügen, stimmt das natürlich, man soll natürlich nicht lügen. So, auch aus diesem kategorischen Imperativ heraus. soll man das nicht, aber wenn jetzt, und da gibt es ja auch, ich glaube auch ein Beispiel, was öfters in diesem Zusammenhang genannt wird, wenn, irgendwie komme ich immer wieder zum Zweiten Weltkrieg, wenn du jetzt, darauf habe ich gewartet, ich wusste, dass das kommt. Wenn du jetzt Anne Frank in deinem Keller versteckst und dann kommen auf einmal die Faschisten an und fragen dich, ja, hast du denn hier eine Jüdin versteckt? Hm. Natürlich wirst du dann lügen. Und das wäre auch das Richtige zu lügen in dieser Situation. Aber Kant würde ja da vielleicht dann sagen, nö, oder? Weil es dann nicht verallgemeinerbar ist. Aber hat Kant diese Einschränkung gesehen? Weißt du das? Ob er auch selber gecheckt hat, dass es vielleicht auch Grenzen hat? Das glaube ich schon. Aber für ihn ist ja auch immer noch Moral, wie wir handeln sollen. Also alle Menschen. Und das wäre dann eher eine Frage vielleicht der... Naja, aber da soll man ja auch in dieser Situation, in dieser ganz speziellen Situation, soll man ja auch handeln. Nämlich lügen. Das wäre quasi das, was man tun sollte, was jetzt jeder intuitiv sagen würde. Aber trotzdem ist das nicht mit diesem kategorischen Imperativ vereinbar. So. Wobei ja die Nazis zuvor auch nicht nach dem kategorischen Imperativ handeln. Jetzt ist die Frage, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Also ich würde zumindest sagen, das ist auch das, was ich eben gesagt habe, oder mir fallen zweierlei Sachen ein. Zum einen bleibt das trotzdem so, dass Moral immer irgendwas ist als eine Form von Ideal. Ja. Normativ aufgeladen, wie du handeln sollst. Und du sollst erstmal grundsätzlich nicht lügen. Es geht um die Absicht. Es geht nicht um die Folgen der Handlung. Könnte man nicht auch mehrere, also es gibt ja mehrere kategorische Imperative, ne? Ja, aber Ja. Das ist, glaube ich, auch, das ist das, was mir eingefallen ist, auch was ich zuvor überlegt habe, weil ich wusste, dass du damit kommst. Es ist total egal nach Kant, was die Folge ist deiner Handlung, um sie zu bewerten. Er bewertet ja deine Handlung und deine Handlung ist die Absicht das Wichtige. Und die Absicht ist dann, dass du nicht lügst, das ist erstmal eine gute Handlung. Dass du sie retten willst, ist auch eine gute Handlung. Also stellt sich die Frage quasi gar nicht. Also die Frage ist eigentlich gar nicht in dieser Situation, soll ich lügen oder soll ich nicht lügen? Weil da wäre die Antwort, du sollst nicht lügen. Die Frage ist vielleicht eher, oder diese Maxime, die in diesem Satz dann vorhanden ist, handeln nur noch derlei Maxime, von denen du wollen kannst, sie zum allgemeinen Gesetz anhand werden, wäre dann nicht zu lügen, wenn du dadurch Menschenleben rettest. Vielleicht, wenn man das in diesen Satz einbaut, anstatt einfach nur zu lügen. Weil das ist ja, nur ein Teil dieser Situation. Ja, also es geht ja erstmal, das war mein zweiter Punkt gewesen. Aber nochmal zum ersten, um eine Handlung moralisch zu bewerten, also die Qualität, die moralische Qualität, ist die Absicht wichtig. Und die Absicht ist gut. Bei der Handlung würde ich sagen, wenn du sagst, du willst nicht lügen, weil grundsätzlich kein Mensch lügen soll, das ist kategorisch, ist die Absicht erstmal eine gute. Ja. Du willst das Leben retten, würde ich sagen, weiß nicht, ob Kant das so sagt, aber würde ich sagen, das ist auch erstmal eine kategorische, weil du den Zweck, den Selbstzweck beachtest, des Menschen unter dir, den du irgendwie versteckt hältst. Aber es geht dann ja nur um die Bewertung deiner Handlung im Sinne der Absicht und nicht der Folgen. Dass dann die Nazis reinkommen, die sind die amoralisch handeln, nicht du. Wenn du nicht lügst, sondern sagst, ja, die ist unten, bist nicht du, der amoralisch handelst. Er nimmt die Verantwortung dir ab und spricht sie dann den Nazis zu, würde ich behaupten. Mit Sicherheit, ja. Ist halt nur trotzdem, würde man intuitiv sagen, ist Quatsch. Ja, genau, aber weil es halt nicht universell für allgemeingültig ist. Das ist halt das Zentrale. Jetzt könnte man noch Simone Dietz, die über Lügen gesprochen hat, man könnte natürlich Lüge und Lüge unterscheiden und das dann vielleicht ausdifferenzieren, ne? Also zwischen wohlwollenden Lügen, wo ich irgendwie niemandem schaden will oder wo ich jemanden nur manipulieren will, das könnte man natürlich dann noch besser vielleicht ausdifferenzieren, um dann zur allgemeinen Gesetzgebung zu machen. Also ich halte eigentlich recht viel vom Lügen. Okay. Können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast zu machen, wenn du dich da auskennst. Ja, das ist auch, man, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Könnte man machen. Vielleicht jetzt nochmal abschließt oder hast du noch erstmal noch irgendeine Frage? Ich habe noch zwei Sachen, die ich sonst sagen wollen würde. Nee, also eine Frage. Nee, nein. Schieß mit deinen zwei Sachen los. Okay. Zum einen fällt mir gerade auf, dass die Folge echt lang ist. Aber ist auch ein aber großes Thema. So. Kant hat ja auch viel gesprochen. Ja. Jetzt ist es so, dass ich angefangen habe mit der Frage, was kann ich wissen? Und da habe ich von synthetischen Urteilen a priori gesprochen. Also, ja. Also neue für, Erkenntnis vor jeder Erfahrung. Genau. Für Kant ist der kategorische Imperativ ein synthetisches Urteil a priori. Krasser Scheiß. Er sagt uns etwas über die Erfahrung, unabhängig von der Erfahrung. Okay. Er sagt uns, wie wir in der Welt handeln. Okay. Oder nimmt es erstmal so hin. Aber für ihn ist auf jeden Fall der kategorische Imperativ ein synthetisches Urteil a priori. Also, es warte, ist, lass uns das mal auseinandernehmen. Also, der kategorische Imperativ ist ein synthetisches Urteil erstmal, also es ist eine neue Erkenntnis, die ich habe. Über die Welt. Über die Welt, weil ich habe ja ein Urteil, was soll ich tun? Und es ist a priori, also vor jeder Erfahrung, meinst du? Ja. Weil aus der reinen Vernunft. Aus der reinen Vernunft heraus. Oder aus der praktischen Vernunft dann, aber aus der Vernunft vielleicht so. Okay, die unabhängig aber, ja. der Erfahrung hat, also dir Sachen vorschreibt. Unabhängig davon. Aber ich muss ja trotzdem erstmal auch irgendwas wahrnehmen, worauf ich das überhaupt anwenden kann. Also wir haben ja jetzt gerade immer in jedem Beispiel natürlich über Dinge geredet, die in der Welt liegen. Ne? Genau, aber der kategorische Imperativ hat nach der Maxime, bla bla bla bla, die ist unabhängig von der Erfahrung, dieser kategorische Imperativ. Also sie wird nicht davon beeinflusst. Genau, sie ist allgemein wie ich gültig. Das wahrnehme oder wie du das wahrnimmst. Sondern sie ist unabhängig davon. Okay. Genau, sie ist frei von jeder, was ich am Anfang gesagt habe, von jeder Erziehung, von Gefühlen, von Gottesbildern, von was auch immer. Also das ist auf jeden Fall für ihn ein synthetisches Urteil a priori, um nochmal den Schwenker zum Anfang hin zu gestalten. Oder wenn es kein synthetisches Urteil a priori ist, ist es auch kein kategorischer Imperativ. Also der Umkehrschluss gilt dann ja auch. Ja, zum Beispiel ein hypothetischer Imperativ wäre ein synthetisches Urteil a posteriori. Da brauchst du die Erfahrung, weil du wissen musst, wie du gesund bleibst. So, dann machst du halt Sport. Das hast du aus der Erfahrung geschlossen. Das kannst du nicht rein aus dem Verstand. Okay. Ja. Kann man alles hinterfragen, so, aber würde ich erstmal sagen, ist erstmal schlüssig, glaube ich. Ja, also für ihn, er hat auch noch andere synthetische Urteile a priori. Also sowas wie Geometrie oder Kausalität und Mathematik oder Logik. Nee, Logik nicht, Mathematik auch. Wurde auf jeden Fall alles so recht gut falsifiziert, widerlegt irgendwo. Okay. Aber vielleicht ist das erstmal nochmal so geblieben, um trotzdem den Schwenk zum Anfang hin zu gestalten, dass das der kategorische Imperativ so ein Urteil wäre. Und jetzt nochmal als allerletzten Satz, den du vielleicht ganz kurz vielleicht beantwortest, Kritik der Urteilskraft, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das dritte Buch. Ist das, was kann ich hoffen dann? Oder ist das... Ja, es geht bei ihm da um Ästhetik. Auch was kann ich hoffen, aber es geht bei ihm darum, um Ästhetik. Und vielleicht kannst du... Naja, das ist eine sehr schwierige Frage. Vielleicht kannst du es ganz doll herunterbrechen. Ohne das auch weiter jetzt auszuführen, aber hast du einen Begriff von Schönheit? Ich. Ein runtergebrochener Begriff von Schönheit. Ja, ich wollte jetzt nicht noch eine halbe Stunde über Schönheit diskutieren. Ja, nie, habe ich tatsächlich nicht. Und ich glaube, das müssen wir dann irgendwann anders nochmal machen, weil das, glaube ich, auch super komplex ist, was Ästhetik eigentlich ist oder was Schönheit dann auch ist, was man ja auch nicht gleichsetzen kann. Nee, tatsächlich ja. Nicht. Das ist bei mir eine reine Gefühlssache. Also wenn ich etwas, ich sage auch eigentlich gar nicht schön, ich sage tatsächlich ästhetisch, dass mich etwas ästhetisch anspricht, wenn ich zum Beispiel in einem Film einen ganz besonders schönen komponierten Shot irgendwie sehe, dann nenne ich das, dass das ästhetisch ist. Ja, weil es mich einfach gefühlsmäßig irgendwie anspricht und das, was bei mir auslöst, so. Ja, genau, das ist ja auch irgendwie so im Alltag, es macht irgendwas mit mir. Es verändert mich in dem Moment, es löst eine Emotion aus, ein Gefühl, vielleicht sogar eine Handlung, es beeindruckt mich. Für um den Podcast jetzt hier an dieser Stelle auch irgendwie abzurunden, oder was heißt abzurunden, aber so langsam Richtung Ende zu gestalten, kommt wieder der Begriff des Zwecks und des Mittel so ein bisschen in die Definition der Ästhetik. Und für Kant ist Schönheit das zweckfreie Punkt. So, für Kant ist Schönheit etwas Zweckfreies, was dann etwas in dir beispielsweise auslöst. Eine Blume, die einfach schön eine Farben hat, wo gar kein Zweck irgendwie dahinter zu sehen ist, das ist für ihn etwas Schönes. Das wird nicht das Zweckfreie. Ja. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, ich habe mir noch nie so viele Gedanken drüber gemacht, aber ich habe dann, als ich das gelesen habe, darüber nachgedacht, schöner als das Zweckfreie, vielleicht ist auch sowas wie Musik, die nicht nach Algorithmen sortiert ist, um Leute irgendwie popkulturell anzusprechen, auch wenn sie irgendwie ganz cool klingt, ist wahrscheinlich für ihn nicht Schönheit, sondern dann irgendwie Wagners Blablabla, irgendeine Symphonie oder irgendein Lied, was nicht den Anspruch hat, den und den Zweck zu erfüllen. Oder nur ermittelt ist, um irgendeinen Zweck zu erfüllen und nicht mehr Selbstzweck. Nicht so Tanzmusik zum Beispiel. So, ne? Ja, genau. Da würde vermutlich, aber, ne? Ja. Adorno fand das ja auch ja, nicht so genau. Toll. Oder wenn ich einfach Klavier spiele und improvisiere und einfach vor mich hinspiele, das würde er wahrscheinlich als Schönheit schon so definieren. Okay, aber ist Schönheit, braucht es, dass es keinen Zweck hat, aber es ist nicht alles, was keinen Zweck hat, ist schön. So, Ja. Ich habe auch mich da nie so reingelesen, ganz stark, aber ich habe das nochmal ganz schön gefunden. Ja. Irgendwie als das Zweckfreie und dann als Beispiel die Blume. Und irgendwie hatte ich dann gedacht, ey, das ist eigentlich eine ganz coole Definition. Fand ich irgendwie ganz, ganz schön für mich in dem Moment. Ja, auf jeden Fall, aber das ist jetzt auch Kants Verständnis, ne? Weil ich glaube, weil das kann man also, natürlich, also kann man ja lange nochmal drüber diskutieren. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es auch von Platon inspiriert ist, oder weiß ich nicht so genau, aber das ist auf jeden Fall auch aus der Antike, hat er sich nicht als erstes ausgedacht, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja. Und mit dem Begriff der Ästhetik und der Schönheit hat er sich in diesem dritten Buch auseinandergesetzt, was nochmal wie heißt? Kritik der Urteilskraft. Kritik der Urteilskraft. Okay. Da geht es um ihn, oder da geht es bei ihm um Ästhetik, auch ein bisschen um Rechtsphilosophie, auch Anthropologie, aber es ist ja auch um Ästhetik ganz viel. Okay. Das waren alle drei Bücher. Das sind nur die großen drei Bücher. Er hat auch noch was zum ewigen Frieden und sowas geschrieben, was ich heute vorhin erwähnt hatte. Aber das sind erstmal so die großen drei Bücher. Man könnte jetzt noch mal in der Folge oder wenn man noch mal den nächsten Podcast hier irgendwie strukturiert und sich überlegt, welches Thema möchte man machen, könnte man auch gerne mal Kant angreifen. Also, ich erwähne das noch. Für ihn war Moral immer notwendig, dass du halt Vernunft hast. So, Vernunftwesen sind Wesen, die Moral moralisch handeln können. Und die geht es zu beachten, die haben den Selbstzweck. Wir müssen, ne, was ich erwähnt habe, in die Menschheit, sowohl in deiner Person als auch in jeder anderen. Das ist das Zentrale für ihn. Ja. Und du als Vegetarier könntest damit vielleicht ein Problem haben. Ja, weil Tiere keine Vernunft haben. Keine Moralwesen sind, ja. Oder, ja, du kannst die Tiere behandeln fast schon, wie du willst, nach der Definition. Nach der Definition, ja, genau. Es geht auch darum, jetzt nicht wahllos Tieren Leid zuzufügen, aber sie werden schon als Gegenstände gesehen nach Kant. Ja. Weil sie nicht vernunftfähig sind. Jetzt könnte man natürlich mit neuen Argumenten auch rankommen und bla, aber das ist nochmal ein Punkt, den man vielleicht auch Kant irgendwie ankreiden kann. Aber sonst hat er die Menschenrechte schön ausformuliert. Er war Vorreiter auch der Französischen Revolution und deren Ideen irgendwie, die parallel zu seinem Leben vollzogen wurde. Das deutsche Grundgesetz, der Selbstzweck, also die Aufklärung. Würde des Menschen, Aufklärung, der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, also das sind alles Sachen. Dann die ganze Erkenntnistheorie, kopernikanische Wende, Konstruktivismus, wie wir die Welt in uns wahrnehmen. Das sind alles Sachen, die auf Kant zurückzuführen sind. Anthropologie, freier Wille, absoluter Verfechter des freien Willens und nicht, dass alles determiniert ist, also vorherbestimmt. Das sind alles Sachen, die auf Kant zurückzuführen sind. Okay. Ja. Genau, was ich halt auch immer toll finde an Philosophie, dass natürlich die ganzen Fragen und auch alles, was Kant gesagt hat, natürlich immer weiter diskutiert wird, immer wieder hinterfragt wird. Ja. Deswegen ist natürlich auch interessant, dann, wenn man sich mit Kant beschäftigt hat, dann zu gucken auch nochmal, was haben denn andere dazu gesagt. Das ist immer schön. Ganz genau, also da kann man sich dann nochmal Utilitarismus zum Beispiel angucken als Moralphilosophie. Ja. Das ist ein schöner Gegenpart. Oder jemanden, der Kant fortgeführt hat und absoluter Kantianer ist, aber was auch spannend ist, ist Fragen der Gerechtigkeit. John Rawls. Man kann noch, Kant hat sich auch immer sehr stark auf die Bibel tatsächlich bezogen. Also der kategorische Imperativ ist sehr ähnlich wie die goldene Regel, die auch in der Bibel formuliert ist. Also behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Da fehlt natürlich das Universelle und dass alle Menschen mit einbezogen werden sollen, aber es ist schon auch ableitbar aus christlichen Grundsätzen. Das kann man auch nochmal vielleicht hinzufügen als kleinen nice to have. Okay. An Wissen über Kant. Ja, aber das war Immanuel Kant. Okay. Krass. Großer Moralphilosoph und Erkenntnistheoretiker. Ja. 18. Jahrhundert gelebt. Ja. Okay. Ja. Cool. Weißt du schon, wie es weitergeht? Nächste Folge hast du schon Plan gemacht? Noch nicht, ja? Also wenn die, das weiß ich nicht. Es könnte natürlich sein, dass sehr viele Kommentare kommen, die mich an die Wand prangern und dann müsste man das nochmal alles aufarbeiten. Ansonsten gerne, wenn du einen Wunsch hast oder wie auch immer, melden. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich könnte mir, weiß ich noch gar nicht, vielleicht was zu Freiheit oder so. Hm. Oder. Ja. Ja, also wir haben auf jeden Fall. Ich könnte auch was Neueres machen. Es gibt noch ein paar Themen, die auf jeden Fall in der Luft schweben. Hier das ganze Erziehungsthema, was du ja auch vorhin schon meintest, dass du da deine Bachelorarbeit sogar drüber geschrieben hast. Das finde ich halt auch nochmal super interessant, weil du dich damit ja auch 3 Monate auseinandergesetzt hast. Und dann ist es nochmal. Ich habe ein bisschen länger geschrieben. Ja. Nochmal eher 6 Monate. Offiziell sind es 3, inoffiziell, genau, kann man auch sagen, vielleicht ein bisschen länger. Das wäre natürlich auch nochmal super. Natürlich. Die geschrieben habe ich natürlich 3 Monate, aber ja. Ich habe natürlich sehr lange drüber nachgedacht. Ja, genau, das wäre auf jeden Fall auch nochmal super interessant. Aber gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast mit den in die Kommentare schreiben oder auf unserer Website, da kann man, glaube ich, auch einen Kommentar hinterlassen. Ja, da kannst du einen Kommentar hinterlassen auf der WordPress-Seite, die wir haben. Da könnt ihr auch gerne reinschreiben, auch wenn irgendwas. Also zum einen Wünsche, womit man sich dann vielleicht beschäftigen könnte, gerne reinschreiben und was du auch eben schon meintest, wenn Micha oder wenn ich auch irgendwas falsch hier formuliert haben, dann schreib das da gerne rein. Du hattest ja auch das ist ja im Prinzip ein Credo auch dieses Podcasts, dass es nicht unbedingt alles zu 100, also das ist nicht, dass man das vielleicht auch nochmal hinterfragen sollte. Gewisse Dinge zumindest, ne? Genau, und das ist einfach auch super schwer. Philosophie ist einfach begriffliche Arbeit. Und das ist schwierig, weil manchmal verwende ich extra Begriffe nicht, weil die einfach zu lange Erklärung bräuchten, aber dann sind die vielleicht wiederum, lassen irgendwie Lücken auf und dann verspreche ich mich auch und das ist einfach auch total schwer mit dieser begrifflichen Arbeit, das immer aufrechtzuerhalten, bin ich auch nicht so erprobt drin, besonders bei so einem Medium, wo es aufgenommen wird und mir vorgehalten werden kann. Ja. Ansonsten kann vielleicht auch hinzugefügt werden, dass ich mein Studium im Schwerpunkt praktischer Philosophie gemacht habe, da geht es um Moral, Begründung, um Rechtsphilosophie, um Gerechtigkeit, das ist so mein Schwerpunkt gewesen. Und Sprachphilosophie. Oh, auch ein interessantes Thema. Also, wollte ich nochmal gerade hinzufügen. Also, Sprachphilosophie habe ich auch recht viel zugemacht und sonst vieles zur praktischen Philosophie. Aber ich bin für alles offen. Also, man kann auch mal sowas wie das gute Leben. Gibt es das und wie schaut's aus so? Das ist auch ein Thema. Machen wir einen Vlog. Ja. Durch den Tag. Gebe ich mir selbst die Essenz meiner Existenz? Oder ist die Existenz die Essenz? Alles spannende Fragen. Alles spannende Fragen und Zungenbrecher. Gut, dann war es das tatsächlich schon jetzt schon mit Folge 3. Es waren ja nur fast 2 Stunden. Ja, fantastisch. Ey, super cool. Ich will nämlich auch eigentlich, ich mag es, wenn wir auch ein bisschen länger reden. Ich auch. Kommt immer ganz drauf an, wie viel das Thema hergibt, klar. Aber wenn man dann auch mal ein bisschen ins Diskutieren kommt und ins Philosophieren, so richtig, auch ich, ist es natürlich super. Das wäre auch nochmal eine Folge, was Philosophie eigentlich ist, was es ausmacht. Oder Logik, naja. so viele Dinge. Wie so eine bunte Süßigkeitenbox. Die Geschichte der Philosophie. Gut, dann war's das. Hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer. Und dann sehen wir uns vermutlich wieder in einem Monat. Momentan haben wir so einen Monatsrhythmus irgendwie uns eingependelt. Gehe ich einfach gerade mal davon aus, dass es vielleicht klappt. Genau, wir gucken mal. Alles klar. Gut. Okay, dankeschön, Jona. Ja, danke dir, Micha. Und bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.